Hallo Chris. Hallo Ricky. Neues Ricky. Soundbed, neues Intro, wow. Soundbed und diesmal bin ich auf Nummer sicher gegangen. Ja, absolut. Selfmade-Millionär bist du jetzt nämlich. Ich habe es komplett selber intoniert, inspiriert wurde ich von Lady Gaga. Ja. Ich habe mir in den letzten 48 Stunden 40 Mal das Konzert angeguckt aus London. Ich habe es mir auch angeguckt, muss ich auf deinen Anraten gestehen, und es war wirklich unterhaltsam. Sie ist eine gute Entertainerin und, wie ich finde, auch eine sehr gute Schauspielerin. Sie hat geile sehr gut mit den Titten. Geile Titten, aber noch geilerer Arsch, und sie ist auch nasal bestückt. Ja, wer es noch nicht weiß, ich habe es in diversen anderen Podcasts ja schon verraten. Ich bin ein Mensch, der sagt, Frauen müssen entweder nasig oder busig sein. Ja. Und damit bin ich schon ganz, ganz oft auch auf erstaunte Gesichter gestoßen. Denn ich war einer der Ersten, der gesagt hat, ja, Amy Winehouse ist sehr wohl nasig. Und deswegen auch definitiv eine Art Sexobjekt. Und ähnliches, Christoph, bin ich jetzt nicht ganz so weit von dir entfernt, gilt natürlich auch für Lady Gaga. Absolut. Die ist heiß. Leute, lasst wirklich da mal die Kirche im Dorf und guckt euch selber an. Ist eine heiße Sau. Lady Gaga. Schöne Grüße, wenn, obwohl sie wird's hören. Leute, wird's ja, wollte ich gerade sagen, ja. MMA Radio, often imitated, never duplicated. Wir sind mittlerweile so eine Art, wir haben den Legendenstatus, mach es so kurz. Leitmedium, ja, wir können wieder darauf zurückgreifen. Wir sind ein Leitmedium. Ganz kurz, Chris, warum ich gestoppt habe, ist, ich wollte mal ganz schnell gucken, bei Facebook, wie viele Likes eigentlich UFC Deutschland hat, weil es könnte langsam soweit sein, dass wir tatsächlich die erste Anlaufquelle sind für UFC-Fans in Deutschland. Mhm. Wir haben 15 Likes. Es ist unfassbar. And still counting, muss man sagen. And still counting. Wir haben schon 2 Facebook-Likes mehr, als es eigentlich UFC-Fans in Deutschland gibt. Ja. Ja, und auch da, and still counting. Wir wurden auch schon gefragt, was wir eigentlich bei 20 Followern machen, Chris, und da habe ich natürlich amüsant, wie ich bin, geschrieben, wir planen nur 3 Jahre im Voraus. Ja. Also, aber es läuft. Ich muss ganz ehrlich sagen, es läuft. Ich bin sehr zufrieden mit der Entwicklung dieses kleinen Projektes. Ich auch, Ricky. Ich auch. Und das Beste ist das Intro. Das Intro, und ich habe mir zum allerersten Mal in der Geschichte vom MMA Radio ehemals, wie ist es ja anders? Ich weiß nicht, ob man es sagen darf. Ja, deswegen. habe ich mir zum ersten Mal Notizen gemacht. Das ist nicht unglaublich. Also wirklich, also die Perfektion, sie nimmt kein Ende in diesem Podcast, und ich hoffe auch die Unterhaltung nicht. Und ich hoffe, du wirst heute blank ziehen. Ja, dazu komme ich noch. Aber da fällt mir wirklich ein Sackpiercing raus. Mhm. Wir sind heute im Karlauer-Mod. Ja, jetzt habe ich einen guten Witz gehört bei der Late Line von Caro Corneli. Ja, heute wird Marcel Reich-Ranitzky beigesetzt. Ja, gut. Tschüss. Und zwar ging es darum, da hat ein Typ angerufen aus Kanada, und der hat dann so erzählt, was er da macht, und sagt so, ja, bei uns wird hier auch, bei uns gibt es jetzt hier gerade auch voll den Ölboom, und dann Caro Corneli, ja, und Dirty Dancing kommt dann wahrscheinlich bald ins Kino. Super, oder? Ja, der war super. Caro Corneli, auch nasig. Sehr nasig und auch unheimlich sexy. Von der Stimme wahrscheinlich einer der sexiest women in Germany, wie ich finde. Ja, neben Arabella Kiesbauer, finde ich. Also wirklich absolut richtig. Nee, aber das muss man hier wirklich nochmal sagen. ich weiß ja nicht, solltet ihr irgendwie eine Schwester haben oder selber eine Frau sein, die nasig ist. Völlig in Ordnung. Frauen müssen nasig oder busig sein. Und hier ist was ganz Wichtiges. Busig bedeutet nicht Riesentitten. Busig ist eine besondere Brust. Ja. Eine besondere Brust. Einfach eine outstanding Titte sozusagen. Was nicht so schön sind schielende Brüste. Aber auch Brüste, ja. Kann man auch nichts machen. Also das kann man immer noch durch eine schöne Nase dann reißrausen. Also das kommt. Findest du also die Brüste von Jessica Nigri schon zu groß? Jessica Nigri? Nigri. Google mal Jessica Nigri. Kann ich googeln. Ist unmöglich gerade. Okay. Ich habe mich selber in eine Situation gebracht, die Google nicht zulässt, indem ich mein iPad auf meine Laptop-Tastatur gelegt habe. Das ist unglaublich. Und auf meinem iPad zu lesen sind die diversen Punkte, die es heute abzuarbeiten gilt. Und einer, den hast du gerade schon angesprochen, Ricky. Über zielende Brüste reden. Zieht blank. Mhm. Ich habe es angekündigt und genau das werde ich jetzt machen. Ich werde das auch gleich verifizieren lassen. Ich ziehe mir jetzt gerade die Hose aus. Die Familie wird es nicht hören. Hose ist ausgezogen. Mhm. Socken kann ich anlassen, oder? Musst du die Esther fragen? Naja. Jetzt ziehe ich mir mal das T-Shirt aus. Einen Moment, da muss ich mich kurz meines Headsets entledigen. So. Jetzt habe ich hier das T-Shirt ausgezogen. Jetzt lasse ich gerade meine Brustmuskeln so ein bisschen spielen. Kennst du ja wahrscheinlich. Und ja. Oh, so, jetzt sitze ich hier wirklich mit wehender Banane. Nackig vor meinem Aufnahmegerät. Das habe ich mir gerade so mal ein bisschen in den Sack gefasst. So, eigentlich wollte ich mit der Folge zum ersten Mal auf dem Cyborg vorstellig werden. Inserieren. Ja, aber ich vermute, dass wir jetzt schon den größten Shitstorm ernten würden. Mir scheißegal, diese ganzen Klugscheißer da. Nee, ich stelle das auch deswegen nicht online, weil wir sind mittlerweile, glaube ich, so weit, dass man uns findet. Wir müssen nicht mehr gefunden werden. Das stimmt natürlich. Wo wir sind, ist vorne. War nicht beim Cyborg jetzt der 20.000. User? Der gestorben ist? Kann sein. Mhm. Also, blankgezogen Hammer, Chris. Da lasse ich auch nichts auf mich kommen. Lass uns loslegen. Wie immer mit ein paar interessanten Neuigkeiten. Unter anderem, du bist ja großer Fußballfan. Du bist ein sehr großer Fußballfan sogar. Doch, so sympathisant, möchte ich sagen. Na, du bist so ein großer Fußballfan, dass du sogar einen Fußball-Podcast betreibst. Vier Ecken, zwei Elfer. Zu finden unter vierecken2elfer.wordpress.com und ich habe nachgezählt, es fehlen noch ein paar 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes. Also hier der Aufruf, geht mal da vorbei und gebt den Jungs von 4ecken2elfer 5 Sterne bei iTunes. Wenn ihr dabei seid, 5 Sterne zu geben und eine Rezension zu schreiben, dann könnt ihr auch MMA Radio bewerten. Natürlich mit 5 Sternen, ist klar, macht ja sonst wenig Sinn. Außerdem gibt's uns auf Facebook und auf Twitter. Aber da weiß ich nicht genau wo. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Der gute Junior dos Santos. Kenn ich. Chicano, wie man auch zu ihm sagt. Ja. JDS dürfen seine Fuck-Buddies sagen. Absolut. Und der hat jetzt einen wahnsinnig tollen neuen Manager, muss man sagen. Beziehungsweise also er wird von jemand Neues vermarktet, der sehr bekannt sein dürfte. Ist Tobi gerade online gekommen? Wenn, dann ist Skype bei Tobi online gekommen, aber nicht so, Tobi bei Skype, ja, ist ganz klar. Ein was? Ja, bei jemanden hat er unterschrieben einen Vertrag, der dir sehr bekannt sein dürfte. Ich gebe dir mal einen Tipp, wie die Agentur heißt, oder? Michelle Friedmann. Nein, das ist die Agentur nennt sich Nein. Nein Gag? Nein. Nein, nein. Oh, die Neun oder? Ja, nein. Also ja, was? Ja, nein. Ja, nein. Also, nein. Nein. Number Nine. Number Nine, Number Nine. Number Nine. Kenne ich höchstens den Stop-Motion-Film. Die Agentur heißt Nein. Ja. Nein. Was soll das für eine Agentur sein? Die heißt Partnervermittlung auf Niveau? Für gemeingefällige Kämpfer oder was? Nein. Die Agentur heißt einfach Nein. Wen assoziierst du denn mit Nein? Was assoziiere ich mit einer Neuen? Mario Mandzukic. Ronaldo. Der dicke ist Ronaldo? Der hat eine Agentur. Und da hat Junior dos Santos unterschrieben. Die Agentur gibt es seit 2011 und außerdem unter Vertrag Neymar. Kennt man von FC Barcelona. Hat jetzt zum ersten Mal getroffen übrigens. Richtig. Lukas von Paris Saint-Germain. Ja, auch und? Brasilianischer Nationalspieler, wenn ich an, mal kurz nur einmal klugscheißen darf. Ja, gerne. Kann ich Anderson ja sonst nicht sagen. Silva ist ebenfalls bei Nein. Anderson Silva? Ja. Das ist aber auch ein Sportler. Ist auch der, ein Sportler. Der auch mal die Keule schwingen kann, ganz gut. Absolut. Also das finde ich ist interessant. Klingt auf jeden Fall mal so, als ob das kein schlechter Deal sein dürfte. Was war da los mit Whiteman und Silva für ein Presse-Shit? Hast du es gesehen? Die haben ja momentan Media-Tour diese Woche. Ja. Und die sind da halt unterwegs. Ich habe mir mal so eine Pressekonferenz angeguckt. Ich weiß aber jetzt gar nicht, aus welcher Stadt. Auf jeden Fall, ich glaube, vom Dienstag. Ich weiß nicht, wo sie da waren. Und ja, ist immer ganz interessant. Da werden halt ein paar Fragen gestellt von Fans und von irgendwelche Pressefuzzis. Aber es ist jetzt nichts dabei, was erwähnenswert wäre, sage ich gleich mal vorneweg. Also, Whiteman sowieso ein ruhiger Typ, ne? Ja, er hat schon, ist schon auch ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, ich glaube, dem steigt der Erfolg vielleicht ein bisschen zu Kopf. Hat er. Ach, erzähl mal, gibt's da ein bisschen Gossip? Nee, eigentlich nicht. Er hat aber jetzt extra einen PR-Beauftragten und so. Das ist natürlich dann, also da gehen bei mir immer gleich die Alarmglocken los. Ja? Also ja. Wenn du mal ein Telefoninterview hast, du brauchst dafür einen PR-Beauftragten, der dir dann den Hörer weiterreicht und so. Da bin ich dann immer gleich ein bisschen nicht so angetan von solchen Leuten. Was interessant ist vielleicht, Anderson Silva hat ja nach dem Kampf, nach der Niederlage gesagt, er ist nicht interessiert an einem Rematch und so. Und er hat das jetzt erklärt. Er hat gesagt, das war der Moment von Chris Weidman und den wollte er nicht ruinieren durch irgendwelches Gequatsche von ihm. So gar nicht. Und er hat sich aber jetzt dann doch wieder umentschieden. Also viel bla bla bla. Also nichts, wirklich nichts, was man jetzt irgendwie da groß an die Glocke hängen müsste. Vielleicht fällt mir noch während der Sendung was ein, dann bringe ich es natürlich an, aber so vom Kopf her sagt mir das Thema nicht so sehr zu, also diese Media-Geschichte. Gut, dann gibt's eine schlechte Nachricht für alle Luke Rockhold-Fans. Der hat sich nämlich verletzt, der frühere Strikeforce Middleweight-Champion. Daher könnte man ihn kennen. Er hat ja auch schon einen Kampf in der UFC gehabt, leider verloren. Für ihn tritt jetzt gegen Tim Boach an CB Dolloway. Kann man vielleicht mal anbringen, bei UFC 166 ist ja gar nicht mehr so lange hin, am 19.10. in Houston und das ist ein Main-Event, oder da gibt es ein Main-Event, Chris, auf den freust du dich ganz besonders, JDS gegen Cain Velasquez. Ja, 166. Richtig. Schön. Ja, da geht's auch richtig zur Sache. Dann ein paar neue Kämpfe, die bekannt gegeben wurden. Tim Elliott wird auf Ali Bukatinov treffen. Bei UFC 167, Las Vegas, 16.11. findet das Ganze statt und dieser Ali Bau, oder wie die Amis sagen immer, Bagutinov, aber heißt er eigentlich Bagutinov, aber na gut. War es nicht auch einer aus der Norwegen-Card? Nee, Schweden-Card? Nee, der hat in Brasilien zuletzt gekämpft und da, wie war denn das nochmal, hat er den K.O. geschlagen oder submitted? Ich weiß es gar nicht mehr, aber auf jeden Fall war er beeindruckend, das kann man sagen. Jetzt komme ich zu meinem heutigen Lieblingsthema, muss ich wirklich sagen. Also sogar noch vor John Jones und Alexander Gustafsson. Nein. Ja. Die Diaz Brothers. Die Diaz Brothers. So. Nate Diaz ist eigentlich vorgesehen für den 30.11., das ist das Ultimate Fighter Finale, einen Kampf zu bestreiten gegen Gray Maynard. So. Aber jetzt hat Nate Diaz Folgendes auf Twitter geschrieben. Ich sag's einfach mal auf Englisch. Can't make it November 30. I've got a high school reunion. Das ist ja das beste Mensch der Welt. Also nochmal, Nate Diaz sagt praktisch seinen Kampf gegen Gray Maynard ab, weil er hat da ein Schultreffen, ein Klassentreffen. Finde ich wunderbar, oder? Das ist die beste, er kann halt nicht jetzt. Nee, es geht nicht. Und dann wurde Dana White eben bei dieser Media-Konferenz da oder bei dieser PR-Tour gefragt, was er davon hält und dass er das nicht ein bisschen oder ob er das nicht ein bisschen verrückt findet. Und dann sagte Dana, was? Die Diaz-Brüder machen was Verrücktes? Also ich bin wirklich geschockt. Also damit konnte man nicht rechnen. Schön reagiert von ihm. Und ja, also so wie er es jetzt verstanden hat, ist da noch nicht das letzte Wort gesprochen. Denn er hat... Also einfach noch nicht gehört, dass der Kampf nicht stattfinden wird. Er wird mit Joe Silva reden. Bislang ist sein Stand, der Kampf findet statt. Und das sei halt einfach ein bisschen Bitche von Nate Diaz, aber ich finde, so eine Aktion kannst du mal bringen. Absolut, absolut. Großartig. Ist großartig. Dann, wenn wir schon beim Ultimate Fighter Finale am 30.11. sind, großartiger Kampf steht uns bevor. Joseph Joe Benavides trifft auf Demetrius Johnson Flyway. Es geht natürlich um den Titel, Chris. Ja. Es geht um den Titel. Benavides ist ein Alpha-Male, ne? Ja, und da haben wir uns doch die ganze Zeit schon immer gefragt, warum kriegt er nicht den Kampf gegen Demetrius Johnson? Jetzt kriegt er ihn zum zweiten Mal. Mhm. Und es wird sehr interessant sein aus meiner Sicht. Also es war ja auffällig, dass die Jungs von Alpha-Male vor allen Dingen ihre K.O.-Rate nach oben getrieben haben. Und jetzt zählt es halt einfach mal in einem Titelkampf. Denn das große Problem von allen Alpha-Male-Fightern war ja eigentlich immer, dass sie den letzten Schritt, also Champion werden, den haben sie nicht irgendwie geschafft. Also Uriah Faber ist gescheitert, Joe Benavides und auch Chad Mendes sind alle gescheitert. Und jeder sagt aber, die sind so gut, die müssten eigentlich Champion sein. Und jetzt hat also wieder einer eine Chance. Und ich denke, das könnte wirklich interessant werden. Wenn er den Titel holt, dann ist für mich Team Alpha Male jetzt schon das Team of the Year. Definitiv. Auch wenn natürlich noch der Kampf zwischen Michael McDonald gegen Uriah Faber aussteht. Aber wenn der dann auch noch seinen Kampf gewinnt, dann kannst du mir sagen, was du willst. Aber dann ist das Team of the Year und Dwayne Ludwig ist der Trainer des Jahres. Weil was der aus diesem Team gemacht hat, ist Wahnsinn. Kann ich nicht anders sagen, ist wirklich großartig. Und Uriah Faber wäre bei einem Sieg gegen Michael McDonald in diesem Jahr 4-0. Also da könnte man auch mal über Fighter of the Year nachdenken. Obwohl, ich weiß, natürlich sind so Leute wie Chris Weidman oder auch ein John Jones natürlich immer wieder in der Verlosung. Aber 4-0 in der UFC ist schon eine Ansage, würde ich mal behaupten. Hast du Bock auf den Kampf? Demetrius ja. Johnson gegen Joe Benavides? Ja, ich mag ja. Ich bin ja eher ein Fan von den leichteren Gewichtsklassen, weil da einfach mehr passiert. Mhm. Ich mag nicht so Frank Mir und Junior Dos Santos, Cain Velasquez und das ja. ist nicht so spektakulär. Das ist für mich eine andere Sportart. Ja, es ist halt einfach so, da kommt halt auf diesen einen Schlag eher drauf an. Und die Jungs, die leichteren, da ist es halt eher so 180 Schläge, auf die es drauf ankommt. Und das ist natürlich kein Pound for Pound Heavyweight in den Top Ten, ne? Doch. Cain Velasquez müsste eigentlich auf 2 sein. Nee, auf 5. Ist auf 5? Ja, und wer noch? Keiner. Nö, dann wüsste ich keinen. Nee. Ist keiner dabei. Vorher würde ich noch Ronda Rousey damit reinschieben. Ja. Gut, Ryan Bader, der hat gegen Glover Teixeira verloren vor nicht allzu langer Zeit. Dem wurde jetzt mittlerweile auch ein neuer Kampf offeriert. Und zwar bei der Fight Night 33 trifft er auf Anthony Porish. Ich denke mal, könnte eine interessante Geschichte werden. Ich gehe aber davon aus, dass Bader wieder gewinnt. Dann wieder irgendwo in der Mitte dieser Light Heavyweight. Oder nee, eher so kurz vor der Top 10 ankommt wieder. Also er ist ja immer irgendwie so, der letzte Schritt fehlt oder beziehungsweise die letzten 2 Schritte fehlen ihm eigentlich zum richtig guten Fighter. Er scheitert dann immer wieder an so Kandidaten wie Teixeira oder eben andere. Aber ganz abschreiten würde ich nicht. Dann, vielleicht auch noch interessant für dich, wir haben uns überlegt, gegen wen könnte Carlos Condit jetzt als nächstes antreten? Jetzt wissen wir's. Er wird auf Matt Brown treffen. Matt Brown ist der Typ, Chris, du wirst dich erinnern, der in letzter Zeit jeden K.O. schlägt, der nicht bei 3 auf dem Baum ist. Der etwas behaarte und er hat schon so ein Waldmensch-Auftreten für die was schon. Das Ganze findet statt bei UFC on Fox 9 am 14.12. Und ich muss so langsam aber sicher sagen, dass UFC on Fox 9, ich glaube, der Shit schlechthin wird. Das könnte wirklich in die Geschichte gehen, das Event. Kannst du dich noch an die anderen Fights erinnern? Nein, natürlich nicht. Na, Anthony Pettis trifft auf Josh Thompson. Ja. Da geht's natürlich um den Titel. Ja. Dann haben wir was gedacht. Uriah Faber gegen Michael McDonald. Nummer 1 gegen Nummer 2. Ja, Number 1 Contendership Fight, ne? Nee, wird's nicht sein. Wird's nicht sein? Nee. Also der Gewinner wird keinen Titelbout kriegen? Nein, weil beide schon gegen den Titelträger verloren haben. Na und? Naja, es werden andere Kandidaten wohl eher in die Verlosung geworfen werden. Ich kann dir auch gleich mal, wenn ich mir mal ganz kurz die Tabelle hier ankriege, kann ich dir auch sagen, wer da so mit in der Verlosung ist. Und zwar, das sind die ganz leichten, nee, das sind nicht die ganz leichten. Was sind die denn? Featherweight ist es doch, oder? Nee. Nicht Featherweight? Bantamweight? Bantamweight, genau. Und zwar, muss ich mal kurz durchgucken, genau, es wird einen Kampf geben von TJ Dillashaw demnächst gegen, gegen wen denn, Mensch? Also gegen irgend so einen Typen, ich kann es jetzt leider nicht sagen. Und man geht davon aus, dass der dann auf den Sieger Barão gegen Cruz trifft, wenn Dominic Cruz bis dahin fit ist. Oft genug haben wir darüber gesprochen, brauche ich jetzt, denke ich mal, nicht ausführen. Aber bei on Fox 9 nicht auch noch irgendwas mit meinem Chad Mendes? Halt dich fest. Wir sind doch erst bei Faber gegen McDonald. Dann gibt's Condit gegen Matt Brown. Das ist auch der Hammer. Außerdem, Chad Mendes wird ebenfalls, du hast es natürlich schon gesagt, antreten. Ach. Und zwar gegen Nick Lance. Also auch da der Hammer. Dann haben wir Joe Lauzon gegen Was Matt. Kannst du mir denn über Nick Lance sagen? Ja, ich habe von Nick Lance ehrlich gesagt erst einen Kampf so richtig wahrgenommen. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Ja, ich habe einen Kampf von dem erst so richtig wahrgenommen. Aber er ist ja schon, jetzt sage ich mal, nicht ganz neu in dem Business. Und also er gilt schon so ein bisschen als Excited Fighter so. Ja? Mhm. Aber jetzt gucke ich gerade, die letzten zwei Kämpfe, beides über drei Runden. Zwar gewonnen, ja, dann hat er gegen irgendeinen Typen, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, in der ersten Runde durch K.O. gewonnen, davor zwei Kämpfe verloren. Also ich bin mal gespannt. Er sagt mir irgendwie was, also wenn er mir im Gedächtnis geblieben ist, dann muss schon was an dem dran sein, sage ich jetzt mal so ganz unfachmännisch. Aber freue ich mich drauf, auf jeden Fall. Weiter geht's. Es ist noch nicht alles. Joe Lauzon gegen Mac Danzig, das ist natürlich auch wieder großartig. Ja, Joe Lauzon steht eigentlich für Excited Fights. Dann haben wir, also wenn das nicht schon alles geil wäre, dann haben wir noch Scott Jurgensen gegen Ian McCall. Oh. Uncle Creepy. Ja. Auch das, Alter, das ist der Shit einfach. Und wir sind immer noch nicht am Ende, denn Kelvin Gastelum. Ah, ich bin ein Gastelum-Guy, das weiß ja, der, ne? Und der trifft auf Kurt McGee. Also auch der Kampf wieder großartig. Beides Ultimate Fighter-Gewinner. Kelvin Gastelum wahrscheinlich gerade auf dem Weg nach oben, trifft jetzt auf einen sich schon etablierten Fighter, der den letzten Schritt oder ja, jetzt auch den nächsten Schritt gehen möchte. Also sehr interessanter Kampf. Und Gastelum dann, meinst du, muss den nächsten Schritt gehen? Ne, beide, McGee auch. Und, das war dieser Zipfelmann, ne? Der Zipfelbärtchen. Genau, der so ein bisschen arabisch aussieht, ja? Nicht despektierlich gemeint, aber erinnert mich immer so ein bisschen an einen Araber. Obwohl es natürlich keiner ist. Bin trotzdem für Gastelum, ist ja ganz klar. Und der letzte Alpha Megal steigt auch in den Ring. Danny Castillo trifft auf Edson Barboza. Auch das ist, also. Ist das noch Maincard dann alles? Nee, da wird wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass Pettis, Thompson, Faber McDonald, Condit Brown und Mendes Lance auf der Maincard sein werden. Kelvin Gastelum in die Prelims ist ja lächerlich. Der wird in den Prelims auftreten. Da gehe ich fest davon aus. Aber diese acht Kämpfe, die bis jetzt für UFC on Fox 9 feststehen, sind das, die sind alle geiler als jedes Main Event oder als alles der letzten Main Events, die in Brasilien stattgefunden haben. Also das ist wirklich der Hammer. Da freue ich mich riesig drauf auf das Event. Und ich kann mir vorstellen, dass die da noch irgendwie einen kleinen Hammer mit dazu packen. Also das ist wirklich... Das Herr Pettis schon wieder in den Ring steigt, ist aber cool. Der ist halt fit und deswegen geht's wieder weiter. So einfach ist das. Ja. Und ich freue mich natürlich auf Condit gegen Matt Brown. Das ist natürlich auch interessant, weil Brown halt einfach ein wahnsinniges Momentum momentan hat und Condit sich jetzt wieder stabilisieren will so. Und wenn Brown natürlich Condit besiegt, das wäre natürlich eine Ansage von Matt Brown. Also da würde ich schon. Und extrem scheiße für Condit, ne? Hat sich nach zwei Niederlagen endlich mal wieder berappelt, einen Sieg und dann wieder Niederlage. Ja, gut, das ist halt dann sein Pech. Ist was dann auch so, ne? Ja, ich meine, was willst du da machen? Ist halt so, genau. Außerdem haben wir gerätselt, was passiert mit Uriah Hall. Ja. Der hat ja zweimal hintereinander verloren und dem fehlt naturally gifted, aber abliefern tut er nicht. Ja, genau, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Der kriegt jetzt einen Kampf, wo es definitiv heißt, alles oder nichts, und zwar gegen Chris Lieben. Den kennst du jetzt wahrscheinlich nicht. Er ist aber auch ein Urgestein, eine Legende will ich nicht sagen, aber ein Urgestein bei der UFC. Und Chris Lieben ist eigentlich ein dankbarer Gegner für Uriah Hall. Ja, also wenn er den nicht wegkloppt, das ist ein älterer und definitiv auf seinem Weg im Endeffekt hat das Ende der Karriere hat er schon fest im Blick. Und auf den trifft jetzt Uriah Hall. Wenn er den nicht besiegt, dann schickt, ne? Dann hat er auch nichts in der UFC zu suchen. Sag ich so, wie es ist. Also dann hat er drei Kämpfe hintereinander verloren, die er eigentlich gewinnen muss, eben mit seinen Fähigkeiten. Du hast es gerade angesprochen. Und wenn er das nicht schafft, dann gute Nacht. Dann geh halt zu Bellator oder MMA Germany oder was der Kuckuck. Und das Ganze findet bei UFC 168 statt. genauso wie Dustin Poirier gegen Diego Brandão. Dustin Poirier wollte ja eigentlich gegen Cub Swanson ein Match, das scheint er nun nicht zu bekommen. Er trifft bei 168 auf Diego Brandão. Und Gleison Thibau, den kennst du vielleicht auch noch, das ist dieser Featherweight-Guy, der aber eigentlich aussieht wie... Ja, stimmt. Ja, also das ist so dieses Paket halt. Ja, genau. Ja, ja, ja. Der bekommt einen Kampf gegen Michael Johnson und das war der, der überraschend Joe Lauzon besiegen konnte bei Fox Sports One, bei der Premiere von Fox Sports One. Das alles findet bei UFC 168 statt am 28.12. Main Event, vorhin haben wir schon drüber gesprochen, Chris Whiteman, mein Gott, gegen Anderson Silva, natürlich Ronda Rousey gegen Misha Tate mit auf der Card, dann die Geschichte mit Travis Brown gegen Josh Barnett, wo ich behaupte, der Gewinner kriegt einen Titelkampf. Sag ich dir, Travis Brown gegen Josh Barnett, der Gewinner kriegt einen Titelkampf. Behaupte ich. Die Behauptung darfst du auch gerne behalten. Und Deutschland, aufgepasst, am 28.12. Dennis Siver gegen Manny Cambourian. Und ja, ich bin der Dennis Siver und ich kann auch ganz gut Roundhouse-Kick. Super. Ja. Wann moderiert der eigentlich mal anstatt von Joe Rogan? Bring die UFC nicht auf dumme Gedanken. Manny kommt noch Jim Ross, sage ich dir. Nee, wenn, dann wollen sie Jim Ross, so habe ich das jetzt verstanden, behind the scenes einsetzen. Wie? Und zwar den Jungs so ein bisschen Promo-Fähigkeiten einimpfen. Ja gut, einen besseren kannst du nicht finden. Genau, das hat auch Steve Austin gesagt, der dazu befragt wurde, was er davon halten würde, wenn sein guter alter Freund Jim Ross bei der UFC anheuern würde. Und er hat auch gesagt, er kann sich nicht vorstellen, dass sie ihn ans Mikrofon setzen, weil er einfach zu sehr für Pro Wrestling steht. Ja, und das ja, werden die wohl nicht wollen. Ist halt doch eine andere Nummer als Brock Lesnar. Ja, kann ich mir gut vorstellen, wenn er da irgendwie was macht, dann irgendwas behind the scenes. Aber das soll der ganzen Geschichte ja nicht schaden. Aber ganz kurz noch, Manny Cambourian ist natürlich einer aus dem Team Rousey. Chris, da bist du natürlich hin und her gerissen. Ja. Bist du der Prinzessin des MMA-Kampfsports ihren liebsten Mann? Irgendwie willst du den nicht anfeuern? Willst du eher für den Deutschen sein? Dennis Siver muss aber eigentlich schon fast gewinnen. Ja. Interessanter Kampf. Ich finde es... Was hat er jetzt, Siva, die letzten zwei Fights verloren oder drei? Nee, ich glaube zwei, oder? Müsste ich jetzt auch nachgucken, wenn ich ehrlich bin. Also ich, aber ich glaube, die letzten zwei. Er ist auf jeden Fall... Nee, der hat nur den letzten verloren, glaube ich sogar. Nee, ich habe letzten beiden Kika, Mann, gesehen. Ich Kika. Nee, er hat nur den letzten verloren. Er hat davor gegen Nampan hat er gewonnen und auch gegen Diego Nunes hat er gewonnen und davor hat er gegen Donald Cerrone verloren. Okay. Er hat bis jetzt erst zwei Kämpfe in seiner UFC-Karriere. Wie gesagt, ich bin der Meinung, er ist in der falschen Gewichtsklasse. Drei. Er ist so. Ich guck mal gerade. Nee, ich schau mal gerade, gegen wen der alles verloren hat. Ah, also ich finde das gar nicht so. Ich finde das wirklich jetzt gar nicht so schlimm, gegen wen der verloren hat. Das sind alles große Namen. Gray Maynard, Melvin Gallard, Ross Pearson, Donald Cerrone und Cub Swanson, das sind jetzt Niederlagen, die kannst du mal einfahren, ohne dir gleich Sorgen um deinen Job zu machen. Ja, also da mache ich. Ich bin der Meinung, er ist in der falschen Gewichtsklasse, er ist ein bisschen gefangen in seinem Körper, er ist einfach zu klein, um einen hochzugehen, ne? Er war eins oben. Er war eins oben und hat auch Venus gekriegt? Nee, da hat er ja ein paar Kämpfe in Folge gewonnen und dann hat er gegen Donald Cerrone verloren. Ich glaube, er ist einfach zu unbeweglich für das Weight, für das er gerade fightet. Ich glaube einfach, dass der wahnsinnig damit beschäftigt ist, darauf zu achten, seine Füße und seine Arme zu bewegen. Ja. Und dass dann einfach alles an Kapazität ausgeschöpft ist. Und deswegen ist er einfach dann manchmal ein bisschen durch den Wind. Ja, mal gucken, wie es da dann ausgeht für den guten Dennis Siver. Wir drücken natürlich die Daumen, gar keine Frage. Ganz klar. Dann habe ich ja davon erzählt, dass Matt Grice so einen scheiß Unfall hatte und es dem gar nicht gut geht und im Koma liegt. Ich kann nicht allzu viele Neuigkeiten vermelden, aber ich kann erzählen, dass er mittlerweile wieder selbstständig atmet und keine Beatmungsgeräte braucht. Da würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall mal schon ein Fortschritt. Also so wie es aussieht, werden sie ihn irgendwie wieder hinkriegen. Allerdings, ob er da dann auch noch so eine richtige Cinderella-Story erlebt und wirklich wieder richtig fit wird, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber mal abwarten, bei Vucevic hat man es ja auch bezweifelt. Und so, ja, wie ich das verstanden habe, ist der wirklich auf einem guten Weg. Ja, hat er jetzt Geburtstag und ist auf einem guten Weg. Oh, ich habe übrigens auch mal Geburtstag gehabt. Aber naja, hat wahrscheinlich nichts damit zu tun. Dann, wir waren gerade eben bei Dennis Siever, wo wir so ein bisschen uns überlegt haben, ob es da schon drauf ankommt, Niederlage, vielleicht dann das Aus in der UFC oder nicht. Wir haben uns, glaube ich, darauf geeinigt, nee, das wird nicht das Aus sein. Bei Siever. Bei Siever. Mhm. Und da will ich überleiten zu einem Kampf, da kommt es definitiv darauf an. Niederlage, bist du weg. Und zwar Frank Mir gegen Alistair Overeem und Yo. Dana Do White. Do or die. Genau, das hat er gesagt, der gute Dana. Ja, echt? Genau diese Worte hat er benutzt. Nein! Er hat gesagt, mir gegen Overeem ist definitely do or die. Und das ist natürlich eine Ansage. Es sind zwei Schwer-, also nicht nur Schwergewichte von der Physik her, sondern auch zwei Schwergewichte, finde ich, in der grundsätzlichen UFC. Es sind zwei große Namen. Absolut. Also wenn Frank Mir das Ding verliert, wird er wahrscheinlich seine Karriere beenden und das ist auch okay. Wenn allerdings Alistair Overeem das Ding verliert und sie ihn dann entlassen oder entbinden, dann ist das natürlich schon gemessen an dem Hype, den es mal um ihn gab, schon ein ganz schöner Griff ins Klo gewesen für die UFC. Mhm. Also ich denke, dass Dana hofft, dass Overeem das Ding gewinnt. Also könnte ich mir vorstellen, dass Dana White da die Daumen eher für Overeem drückt. Dann gibt es noch eine kleine Aussage bezüglich Europa-Touren der UFC. Bislang steht, oder Touren, Auftritte, wie nennt man das, Veranstaltungen in Europa. So wie ich das verstanden habe, heute hat er sich geäußert, im Februar wird wahrscheinlich ein Event in Schweden stattfinden. Er wurde auf einer Pressekonferenz gefragt, der gute Dana White, von der Polin, wie es aussieht, ob man 2014 nach Polen kommt. Dann hat Dana White gesagt, wir wollen nach Polen, aber ich kann nicht versprechen, dass es 2014 klappt. Und haben jetzt, die denn Competitor? Ja klar, die haben einige, ne? Ja genau, und deswegen frage ich mich natürlich, was bedeutet das für Deutschland? Weil ich jetzt hätte eher vermutet, dass man eher nach Polen geht, als nach Deutschland. Ich weiß nicht warum, ich kann mir auch vorstellen, man macht so eine Berlin-Sache, ja, nah an Polen. Aber ich habe halt so gedacht, Polen könntest du natürlich super dann auch noch ein paar Russen mit auf die Karte schmeißen, und ja, ist ja auch alles nicht weit. Und man hat gute Polen mit dabei, in der UFC, im Roster, und also ich habe so ein bisschen Sorge, dass das 2014 in Deutschland und die UFC, dass das nicht so richtig klappt. Wirklich. Ich glaube dennoch, auch wenn die UFC bei uns keinen Markt faktisch hat, ne, wird ja nicht gesendet, und es gibt ja dann nur so eine Art Graumarkt, ne, also Grauzahlen. Aber solange wir da kein Aushängeschild haben, macht es für mich keinen Sinn, dass die hierher kommen. Ja, für mich schon, weil du musst... Shayla Gaff ist doch kein Aushängeschild. Nee, passt die auch nicht. Brauchst du auch, finde ich nicht. Ich brauch's wirklich eigentlich nicht. Ich bräuchte es auch nicht, aber... Ich glaube auch nicht, dass die danach gehen. Weil, meinst du? Nee, das dann würden die nicht nach Australien gehen und nach Japan und auch nach England mit Abstrichen. Natürlich haben die dann so Typen wie Brad Pickett oder so, aber das sind jetzt auch keine Leute, die du unmittelbar mit einem Titelkampf in Verbindung jetzt bringst. Jedenfalls aktuell nicht. Ich glaube, dass wenn sie einen Markt erschließen wollen, müssen sie sich hier auch mal präsentieren. Finde ich jedenfalls. Also so einfach aus dem Nichts wird da weniger passieren. Das siehst du ja, ist ja jetzt nicht so, dass das halb Deutschland plötzlich MMA-Gyms aufmacht. In den USA ist das so. Ja, da gibt's mittlerweile sprießen die aus dem Boden, die ganzen Gyms, und da ist das ein richtiger Markt, aber hier in Deutschland ist das absolut noch nicht angekommen. Und wir haben uns ja die Woche mal unterhalten, dass viele Leute immer noch den Eindruck haben, das wäre die brutalste Sportart der Welt. Hat man ja erst das Thema, ne? Ja, da haben wir uns privat, genau, habe ich ja gerade gesagt, drüber unterhalten, und das ist es ja eigentlich absolut nicht. Boxen ist viel brutaler, und ich meine, ich brauche jetzt den Leuten, die hier zuhören, nicht zu erklären, warum ein Boxhandschuh doppelt so groß ist oder dreifach so groß ist wie ein MMA-Handschuh. Das hat halt einfach den Grund, dass man damit verhindern will, dass sich die Boxer die Hände verletzen und nicht damit der Gegner irgendwie weniger abbekommt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Deswegen, hier ist natürlich auch noch eine gewisse Aufklärungsarbeit zu leisten. Und da nehme ich wirklich jeden ins Gebet, der UFC-Fan ist. Erklärt euren Freunden diese Sportart, zeigt ihnen einen interessanten Kampf. Ich meine, das beste Beispiel liegt vor uns, 165, ja. Gustafsson gegen Jones, da kommen wir gleich noch zu. Zeigt denen so einen Kampf, und wenn die danach sagen, nö, das ist nichts für mich, dann lass es. Aber ich behaupte, wenn man den Leuten da draußen die UFC erklärt einigermaßen, ja, einfach mal auch erklärt, das gibt sehr wohl Regeln. Und es ist halt einfach Mixed Martial Arts. Es ist einfach eine Kombination aus allen Kampfsportarten und der, der die am besten beherrscht, der ist halt einfach the shit. Und im Endeffekt kannst du dich, es gibt kein besseres Messen eigentlich, als dass du sagst, alles ist erlaubt, also alle Kampfsportarten. Das sind die modernen Gladiatoren, ne? Ja, aber es ist halt auch auf eine, weißt du, wenn du mit sowas kommst, glaube ich, hast du schon wieder verschissen. Gladiatoren okay. ist schon wieder viel zu martialisch. Ich glaube wirklich, dass du über diese Boxscheiße kommen musst. Obwohl ich davon nichts halte, aber es ist, ich merke es halt privat, ist das die einzigste Möglichkeit, Leute irgendwie zu einer Diskussion anzuregen. Wir hatten auch privat das Argument, das hatte ich aber auch bei mir im Freundeskreis, dass viele immer nur sagen, wenn du gerade über den Floyd Money Mayweather Fight redest und alle sagen, hä, wie, ja, ist ja kein Heavyweight. Und das ist auch nur so ein komisches Denken in Deutschland, dass da irgendwie nur die Klitschkos und grundsätzlich Heavyweights irgendwie gute Fights abliefern. Das ist einiges, was da schief läuft, finde ich. Es gibt übrigens ein Update, 2,9 Millionen verkaufte Pay-Per-Views. Also ich dachte, das wäre ein Update von der FDP. Stimmt, schön. Unten korrigiert. Aber 2,9 Millionen Pay-Per-Views, ja, das sagt natürlich einiges darüber aus. Aber was du gesagt hast, stimmt natürlich. Also hier wird halt geschaut, ja, die Klitschkos und hin und her. Ich meine, die haben halt null Competition, warum auch immer. Könnten sie vielleicht irgendwie ein bisschen auch Gegner kämpfen, die ihnen nicht so liegen oder weiß der Kuck, ist auch alles scheißegal. Auf jeden Fall ist erstens mal die Art und Weise, wie sie hier verkauft werden, totlangweilig und auch, finde ich, richtig schlecht. Und dann ist es halt auch tierisch langweilig. Ich meine, stell dir mal so einen Kampf von den Klitschkos auf MMA-Niveau vor, die würden die so auspfeifen, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Und das ist halt null Excitement. Es ist überhaupt kein Überraschungsmoment, es ist Langeweile pur. Und du hast noch nicht mal mehr die Hoffnung, dass es irgendwie so einen Underdog gibt, der da mal jemanden K.O. schlägt, weil es halt so unwahrscheinlich ist. Nee, da bin ich lieber bei der UFC. Ich weiß, es ist schwer, Leute davon zu überzeugen, aber ich bin fest der Meinung, dass jemand, der Boxen gut findet, auch irgendwie einen Zugang zur UFC finden wird. Man muss es den Leuten einfach erklären, nahe bringen und auch vor allen Dingen nicht beleidigt sein, wenn da mal jemand reagiert mit das ist doch alles scheiße und die bluten. Erklärt den Leuten, was da passiert. Ihr wisst es, die Handschuhe sind kleiner, damit man halt einfach den möglichst realistischen Schlag da rausholen kann. Deswegen, also damit so wenig wie möglich zwischen Faust und Kopf des Gegners zum Beispiel dann stattfindet, um halt das alles auf so ein gewisses Grundniveau runterzustufen und nicht mit irgendwie so einer Scheiße anzufangen, ich ziehe mir einen dicken Handschuh an, damit ich dem anderen mehr auf die Mütze geben kann, ohne dass meine Hand bricht. Aber das muss man, denke ich mal, behutsam vielen erklären. Und ab und zu gelingt es mir mal, jemanden zu überzeugen, sich einen Kampf anzugucken. Und ja, es ist natürlich auch dann noch der nächste Punkt, der vielleicht dazukommt, dass der ein oder andere noch nicht so ganz im Internet angekommen ist und für ihn halt das, was relevant ist, immer nur noch im Fernsehen stattfindet. Das ist natürlich auch eine Denkweise, die man erstmal dann auch noch aufbrechen muss. Für mich findet Fernsehen überhaupt nicht mehr im Fernsehen statt, sondern nur noch im Internet, aber für viele ist das, was nicht bei RTL kommt, halt dann einfach unrelevant. Deswegen, ich appelliere da an jeden Zuhörer, versucht so viel wie möglich Leute irgendwie diese UFC ein bisschen näher zu bringen. Hat der Sport verdient. Hast du eigentlich von dem Event der Aussortierten mitbekommen bei Bellator? Rampage Jackson gegen Tito? Ja, habe ich mitbekommen, aber ist ja völlig uninteressant. Guck ich mir an. Was? Mag Rampage Jackson. Na gut. Ja. Kennst du eigentlich noch bei TNA? Keine Ahnung. Findest du das, wenn man das Deutsch ausspricht? Es macht es nicht schlimmer. Das ist das Gute daran. Gut, kommen wir zu 165. Gibt es, ja, denke ich mal, einiges zu reden. Das Erste, was mich übrigens tierisch nervt, das muss ich jetzt hier mal ansprechen, wird dir auch schon aufgefallen sein. Na jetzt? Wenn du, sag ich mal so... Soll ich mal sagen, was mir am meisten auf den Sack ging? Erstmal ganz kurz. Nee, warte. Das geht gar ein Satz. Ja. Das sind diese scheiß Mikrofone über den Ring. Okay. Ist es auch aus der Welt geschafft. Ging mir auf den Sack, die haben mich gestört, die haben mich abgelenkt. Ja, gut. Ich kann dir jetzt keine Lösung anbieten. Ja, warum denn nicht? Weißt du, halt's mit dem Blatt zu oder weißt du, Kuckuck. Ich kann dir wirklich keine Lösung anbieten. Was mich viel mehr stört, und denke ich mal auch viele andere, ist, dass man so ab um 9 nicht die Möglichkeit hat, das Event sofort zu sehen. Das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist ganz oft so, wenn du direkt nach dem Event das Event angucken möchtest auf ufc.com oder, na, da geht's noch am ehesten, aber auf der App oder so, hast du ständig Probleme. Entweder bricht der Stream dann dreimal ab. Ist noch nicht online. Oder steht noch nicht online. Ja. Das verstehe ich nicht. Das ärgert mich wirklich. Weil es auf ufc.tv dann meistens ja da ist, aber auf der App nicht. Das hat mich gestört. Das ist ganz oft vormittags bei Events so. Das finde ich scheiße. Du auch, wa? Finde ich auch scheiße, ja. Und ich finde es scheiße, dass die Prelims nur so kurz erhältlich sind. Wie so eine Woche oder so? Oder vier Tage? Nee, 3 Tage höchstens. Ja, dann guckst du die halt zuerst. Ja. Also wenn so eine UFC-Veranstaltung ist wie 165, dann mache ich es in der Regel so, dass ich, manchmal gucke ich die Facebook-Fights noch live, dann gehe ich ins Bett. Dann stelle ich mir einen Wecker und gucke mir das Main-Event an. Und wenn ich dann fertig bin mit dem Main-Event, dann gucke ich, dass ich die Prelims angucke. Und wenn ich dann noch Zeit habe, gucke ich den Rest von der Main-Card. Das ist eigentlich immer mein Ablauf. Mhm. Dann ist der Sonntag eigentlich auch schon rum. Kommen wir mal kurz zu den Bonuses für UFC 165. Habe ich gedacht, kann man mal mit reinnehmen in Zukunft, weil es dann doch mal ganz interessant ist. John Jones gegen Gustafsson, Fight of the Night, was für eine Überraschung. Ja. Knockout of the Night ist Hennen Barrow. Hast du den unfassbaren Kick gesehen? Ja. Großartig. Können wir gleich noch drüber sprechen. Und Submission of the Night, Match Gagnon. Den wirst du nicht gesehen haben, denn der fand in dem Prelim statt. So, jetzt aber 165 müssen wir natürlich... Was? Der Mitrione-Choke war nicht Submission of the Night? Der Dark-Choke? Nein. Der Dark-Choke, ja. Dark-Choke war nicht Submission of the Night. Ich dachte, der ist weg, als der da den losgelassen hat. Der lag da wie so ein toter Käfer. Da kann ich dir auch noch was dazu erzählen. Und zwar hat Renner Gracie... in einem Interview erklärt, also Renner Gracie... Flachpfeifen. Renner Gracie ist einer Pfeifen der... seid ihr! Der Trainer von Brandon Sharp und der Ehemann von Eve Torres. Was? Die bei der UFC zwar noch nicht aufgetreten ist, dafür aber schon bei der WWE aktiv wurde. Auf jeden Fall hat er erklärt, wie dieser Dark Choke funktioniert. Und er hat erklärt, der Grund, warum Matt Mitrione den Finger nach oben gemacht hat, dass es ihm gut geht, ist, dass du eigentlich keine Atmungsbeschwerden hast bei diesem Choke. Okay. Ja, also die Luft bleibt dir nicht weg, sondern es wird dir nur das Blut abgedrückt. Und wenn halt nichts mehr ankommt, dann ist halt Feierabend. Und das geht dann relativ schnell. Also er hat den dann auch an einem Reporter gezeigt, den Dark Choke, und hat gesagt, das sind jetzt nur 20%. Und der Reporter hat danach gemeint, ich habe echt gedacht, mir platzt der Kopf. Also, und er hat nur mit 20% zugedrückt. Erinnert dich der Mitrione auch mal so ein bisschen an Tobi? Nein. Tobi ist viel schöner. Nee, ich war auch muskulöser, aber... Ja, absolut muskulöser. Aber ich mag Matt Mitrione sehr. Mm-mm. Mag den. Mag ich überhaupt nicht. Ja gut, das ist halt auch dein gutes Recht, wa? Das ist richtig, aber... So. Ich finde den Schäuble. Brandon Sharp. Der hat mir imponiert. Da habe ich gesagt, habe ich mir gedacht, Junge, Daumen hoch. Finde ich gut, aber lass uns doch mal... Das ist dein Glück, dass du noch nicht so viele Kämpfe von dem gesehen hast, sonst... Das war der erste. ...wärst du eher überrascht gewesen, dass er auch mal interessante Kämpfe bestreiten kann. Okay. Ja. Aber gut. Er hat eine ganz merkwürdige Physik. Er sieht aus wie so ein Guy from the Street. Ja. Gut, muss halt auch normale Menschen geben. Jetzt aber, wie gesagt, ich wollte erstmal einleiten, damit vielleicht hat es der ein oder andere nicht mitbekommen. Aber Chris und ich haben uns am Montag hingesetzt, haben zusammen den Kampf Alexander Gustafsson gegen John Jones geguckt und auch gewertet. Ich gebe einem unserer Hörer recht, ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat, der gesagt hat, es wäre natürlich cleverer, wenn wir uns den Kampf angucken, ohne ihn vorher schon gesehen zu haben, weil da mit Sicherheit andere Wertungen dabei rauskommen und auch mir wird es langsam kalt, ich muss mir gleich das T-Shirt wieder anziehen. Und ich habe gestern... Nee, warte mal, ich wollte es noch ganz kurz ausführen. Aktiviert. Das kann man doch mal sagen. Was wolltest du? Ich habe gestern die Heizung angemacht. Ach so. Ja, stimmt, das ist eigentlich viel wichtiger, als auf unsere Hörer einzugehen. Wir sagen immer, das ist der Podcast, wo es noch menschelt. Und da muss man auch mal sagen, wenn es einem nicht so gut geht, Ricky. Weil man dann die Heizung anmacht? Ich hab gefroren ein bisschen. Das ist doch dein gutes Recht. Meine Mutter sagt immer, wenn es kälter wird, sie sagt immer... Mach die Heizung an. Nein, es zieht an, sagt sie. Ich habe in 27 Jahren noch nicht begriffen, was das heißt, aber wenn es kalt wird, heißt es bei meiner Mutter, es zieht an, mein Junge, nicht? Es zieht an. Ricky, Entschuldigung. Es muss auch ein bisschen mal Inside-Depth-Look in my mind muss es auch mal geben hier. Aber dadurch, dass wir nur eine Stunde immer machen wollen, müssen wir hier wirklich, wir haben keine Zeit abzuschreiben. Du redest ja von der Stunde schon 90 Minuten. Ich weiß, aber es gibt ja halt immer so viel zu bereden. Jetzt aber zurück zu dem, was der Hörer gesagt hat. Du hättest schon längst mal bei Facebook gucken können, wer das war. Du hast gewusst, aber auch gerade erzählt, dass du fröstelst. Ja, weil ich doch nackig bin. Ach so. Ich will mir gleich mal wieder was anziehen. Das ist ja hier wirklich echt kalt. Jetzt aber. Oh, er hat gemeint, hast du auf die Likes geguckt bei Facebook? Ich werd wahnsinnig. So wird es nichts mehr. Ja? Hast du auf die Likes geguckt? Nein. Na dann, geht dir aber einiges. Ja, da gucke ich nachher. Dann haben wir schon was für die nächste Sendung. Haben wir schon Thema für die nächsten Sendung. Genau, jetzt pass auf. Also auf jeden Fall, die Aussage war, ihr wertet das bestimmt ein bisschen anders, wenn ihr vorher den Kampf schon mal gesehen habt. Das ist natürlich absolut richtig, aber ganz ehrlich, bei so einem Kampf kann ich nicht auf Chris warten. Patrick, Patrick war's. Patze, also, da kann ich nicht so lange an mich halten, bis dann Chris mal aus seinem Siech aus dem Bett ausgestiegen ist. Ist so eine gottverfickte Schlampe. Das und dann gibt's Montag irgendwann Nachmittag mal dann diesen Kampf anguckt. Da wahrscheinlich, nachdem ich aufgestanden bin, ne, ist klar. Moment, und nee, das habe ich nicht gesagt. Und dann kommt noch dazu, Chris, dass ich den Kampf, glaube ich, beim ersten Mal gucken ungerne mit jemandem kommentieren oder besprechen möchte, sondern den einfach auf mich wirken lassen möchte. Deswegen kann ich hier nochmal sagen, ich hatte beim ersten Gucken den Kampf 47-47. Ist mir heute völlig rätselhaft, aber ich hatte die ersten drei Runden für Gustafsson und die letzten beiden für Jones und eine davon 10-8 für Jones. Deswegen kam ich auf 47-47. Ich würde das jetzt nicht so werten. Ja. Es ist mir wirklich auch schleierhaft, warum... Das ist ja auch ein bisschen weit peinlich. Ist mir überhaupt nicht peinlich, weil ganz, ganz viele UFC-Fighter haben den Kampf für Gustafsson gewertet. Das frevelt ja jeglichem MMA-Wissen. Ganz viele sagen, die ersten Runde... Pass auf, jetzt muss ich mal überlegen. Die erste Runde... Ich kann dir mal sagen, was ich getippt habe. Erste Runde an Gustafsson, die restlichen vier ging an Jones bei mir. Ja, so haben wir es... Genau. So habe ich es beim ersten Mal gucken getippt. Ja. Viele gehen aber eher damit, dass sie sagen, Jones kriegt die Runde 4 nicht. Auch wenn er Gustafsson da fast am Knockout hatte, aber der hat die ersten 3,5 Minuten dominiert, Gustafsson. Das stimmt natürlich. Ja. Und man kann auch darüber streiten, ob die zweite Runde an Jones gehen muss. Aber insgesamt ist es jetzt keine Entscheidung gewesen, die man groß anfechten muss. Jetzt aber ins Eingemachte. Jones, Gustafsson. Mittlerweile spricht man nicht mehr nur von Fight of the Year oder vom besten Light Heavyweight Fight aller Zeiten, sondern man spricht mittlerweile davon, dass das unter Umständen tatsächlich der beste Fight, den es jemals im MMA-Business gab, gewesen sein könnte. Und ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass ich mal einen Kampf so durchlebt habe wie diesen Kampf. Das war wirklich Wahnsinn. Das war der pure Wahnsinn, dieser Kampf. Ich weiß nicht, ob das bei dir noch so ankam. Hast du den Podcast nochmal gehört, wo wir den... Nee. Also ich bin schon ausgemarkt ab und zu. Im Nachhinein, als wir den Podcast gemacht haben, habe ich mir gedacht, ich war gar nicht so excited. Aber als ich mir einen Tag später den Podcast nochmal angehört habe, ich war excited. War denn gut, der Podcast? Weiß ich nicht. Gut. Kann ich nicht beurteilen. Also ich war auch völlig hin und weg. Und ich kann mich halt persönlich nicht an den Kampf erinnern, der mal spektakulärer war. Allerdings... Oder geiler war. Auf genau, dann guck dir mal den Benson Henderson Dings, ein Fight One an. Das wollte ich nämlich gerade einschränkend sagen. Ich habe natürlich auch nicht alle Kämpfe gesehen. Aber wie heißt von dem, der andere was noch ich mal? Gesehen habe... Anthony Pettis. Genau, von dem, was ich gesehen habe, war das Geilste. Definitiv, was ich jemals im Octagon miterleben durfte. Aber war das denn so zu erwarten? Nee, es war nicht so erwarten. Also die meisten gingen davon aus, dass Jones das Ding relativ locker nach Hause schaukelt. Dann haben sich schon alle gedacht, oh, danach gegen Teixeira, Junge, das wird ja auch eine Scheiße. Und wenn wir Glück haben, kommt ja Daniel Cormier mal und dann gibt's dann ein bisschen Beef wenigstens, weil die sich nicht so mögen. Aber es war halt alles immer so langweilig, der Jones haut eh jeden weg. So, jetzt hat er endlich seinen Gegner gefunden, kann man sagen, mit dem er eine großartige Fight Night dahin legt. Vielleicht auch eine Fehde. Also ich bin mir sicher, dass es da... Dazu habe ich gleich noch was. 2014 noch das Rematch gibt. Ja, das würde ich auch behaupten. Dazu haben wir aber gleich noch genauere Informationen. Kann ich schon verraten an der Stelle. Ja, also es war natürlich überhaupt nicht zu erwarten, dass der Kampf so verläuft und schon gar nicht war zu erwarten, dass Gustafsson, ich will ja jetzt nicht sagen dominiert, aber die erste Runde definitiv dominiert hat und vor allen Dingen auch den Takedown gegen Jones gesetzt hat, den allerersten in der Karriere von John Jones, den er hinnehmen musste. Ich glaube, 20 Versuche hat er bis dahin über sich ergehen lassen müssen und alle hat er abwehren können und dann schafft es. Alexander Gustafsson hat jetzt in einem Interview gesagt, war gar nicht so schlimm. Also er hat sich fast schon gewundert, dass der da so einfach umgekippt ist. Und also von daher, das war schon unglaublich. Was vielleicht auch noch interessant ist, Chris, du kannst jederzeit einhaken, ist die Geschichte mit dem Ringarzt, der in der vierten, beziehungsweise in der Pause zwischen der vierten und der fünften Runde, wollte er den Kampf abbrechen. Der Grund war John Jones verletztes Auge. Massiver Cut. Also da musste schon einiges an Patex reingespachtelt werden. Richtig, da musste wirklich schon Stitch richtig in die Trickkiste greifen. Und es war so, das krieg dich doch mal wieder ein, Junge. Es war so, dass der Arzt zu John McCarthy gegangen ist, das war der Referee, ja, und gesagt hat, du, das sieht schon ganz schön heftig aus, oder? Und dann sagt er, ja, das ist schon ein heftiger Cut. Dann hat er gemeint, was meinst du, noch ein Schlag? Vielleicht hat er dann irgendwie... Hat er dann einen neuen Scheitel gezogen? Nee, die hatten halt Angst, dass es ein Auge ins Auge runtergeht, also ins Augenlid und dann das Auge betroffen ist. Und dann hat McCarthy gesagt, also ich persönlich schlag dir vor, wir machen es so, lass den Kampf weiter laufen, ich habe den Cut im Auge... Ich behalte den Cut im Auge und sollte der schlimmer werden, dann rufe ich dich dazu. Achso, ich dachte, dann rufe ich dich kurz an. Nee, dann rufe ich dich dazu. Und John Jones hat auch gesagt, Leute, ich habe kein Problem, lasst mich kämpfen. Aber natürlich kann das der Kämpfer wahrscheinlich in dem Moment am natürlich, der wenigsten. Merkt ja auch gar nichts. Ja, und der wird ja auch nicht sagen, nee, brich ab, ich habe keinen Bock mehr. Also das kannst du, also das ist schon klar. Aber ich finde, das ist sehr, sehr gut gemacht worden von John McCarthy. Sowieso ja, einer der besten Referees im MMA-Business. Leider tritt er nicht in Las Vegas an, weil er da Beef hat mit der Commission und sich von denen nicht anheuern lässt. Finde ich auch sehr cool, dass einer da so knallhart ist und sagt, nö, in Las Vegas werdet ihr mich nicht in einem Ring sehen als Referee, weil, wie heißt denn dieser Idiot, der dafür zuständig ist für die Commission in Las Vegas? Commissioner Gordon? Ja, ich glaube, so heißt er. Commissioner Gordon. Bekommt übrigens eine eigene Serie. Commissioner Gordon. Mit dem hat er irgendwie Beef. Er ist nicht mit seinem Umgangston einverstanden. Commissioner Gordon, das kann doch echt nicht wahr sein. So viel Halbwissen in kürzester Zeit. Da heißt er wirklich noch Commissioner Gordon. Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, der würde Gordon Gordon heißen. Commissioner Gordon Gordon. Schön, jetzt gucke ich mal, wie der heißt. Commissioner, Las Vegas Commissioner habe ich jetzt einfach mal eingegeben. Ja, da kommt natürlich jetzt so schnell nichts. Ja, wir sind wie immer, wir wissen Bescheid. Also uns macht man auch so schnell nichts vor. Nee. Commissioner Gordon, wir einigen uns einfach darauf, dass der so heißt. Commissioner Gordon und... dieser komische Ringrichter, die werden definitiv keine Freunde mehr. Gut, außerdem interessant natürlich für alle, die noch nicht so lange bei der UFC dabei sind, hier ein kleiner Fact. Es gab mal einen großartigen UFC-Fighter, der hieß Tito Ortiz, von Dana White mittlerweile nur noch als Blödmann betitelt und als Schwachkopf. Der spricht denn wirklich nicht mehr mit Tito Ortiz. Tito sagt er im stillen Kämmerlein nur noch zu ihm. Jetzt ist aber Schluss mit den Karlauer und Tito die Titte. Nee, aber er sagt wirklich immer, wenn er sagt, ja, wenn Rampage auf den Schwachkopf trifft, er spricht nur noch von Schwachkopf, nur noch Idiot. Und dann hat er mal gesagt, wenn, das war auch schön, hat Dana White mal gesagt, wenn Tito Ortiz in den Zoo geht, ist er das dümmste Lebewesen in den Zoo. Die mögen sie irgendwie, glaube ich. Auf jeden Fall, jetzt lass uns doch mal wieder ernst werden, Mensch. Auf jeden Fall, Tito Ortiz hatte bislang 5 Titelverteidigungen in der Light Heavyweight Division als Rekord auf seiner Seite stehen. Das hat John Jones schon beim Kampf gegen Chael Sonnen gebrochen, diesen Rekord. Und jetzt hat er ihn natürlich, also er ist gleich gezogen beim letzten Kampf und jetzt ja, hat er ihn gebrochen. Er hat ihn eingestellt und jetzt hat er ihn ausgebaut. So sieht's aus. 6 Siege in Folge, ist natürlich noch lange nichts gegen Anderson Silva mit 11 in Folge, da dauert's noch, aber man fragt sich trotzdem, wer soll John Jones eigentlich schlagen? Dann gab's ein paar, oder ein Schreckensmoment, weil John Jones ja ziemlich heftig humpelte nach dem Kampf. Chris, ist dir vielleicht auch aufgefallen. Und sein Coach Winklejohn ging davon aus, dass der Fuß gebrochen ist. Entwarnung, Fuß ist nicht gebrochen. Alles in Ordnung, nur ein bisschen Ouchie und Pflaster drauf, dann geht's wieder. Achso, auch noch eine interessante Geschichte. Ich habe dir ja gesagt, dass sein eigentlicher Coach Craig Jackson nicht im Ring war. So, und das hat sich jetzt geklärt. Und zwar gibt's in der UFC die Regel, dass bei Titelkämpfen 4 Leute in der Ecke sein dürfen. Des Kämpfers oder ja, in der Ecke, genau. Und das Ding ist aber, in Kanada sind einfach von den Regeln her nur 3 erlaubt. Jetzt hat sich der Kanadier gedacht, der dafür zuständig ist, da streiche ich einfach den, der zuletzt auf der Liste steht. So. Und dass das jetzt natürlich sein Head Coach war, ist natürlich nicht ganz so clever. So. Aber da hat der Typ drauf geschissen. Und deswegen musste Craig Jackson von außen mit zugucken. Ist natürlich völlig behämmert. Und man könnte auch sagen, ja, vielleicht hat das auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass John Jones sich schwerer getan hat am Anfang. Das kann natürlich sein. Weil ich meine, warum hat er sonst den Trainer, wenn der nichts ausrichten würde bei einem Kampf? Weißt du, also es könnte man schon in Frage stellen, würde ich sagen, ob das nicht unter Umständen dazu beigetragen hat, oder? Kann man jetzt mit Sicherheit reindichten, ja. So, jetzt mit dieser Ausrede möchte ich nicht die Leistung von Alexander Gustafsson schmälern. Absolut. In der ersten Runde hätte der 15 Trainer bei sich in der Ecke haben können. Das war eine Maschine in der ersten Runde. Eine Maschine, eine schwedische Maschine. Ja, der war überrascht. Und ich fand eigentlich auch in der 5. Runde, wie er da sich durchgekämpft hat. Der war ja fertig. Der war ja stehend K.O., aber er hat es durchgezogen. Großartig. Wirklich, also ich bin so begeistert gewesen von Alexander Gustafsson in diesem Kampf. Ja. Outstanding, aber auch von John Jones. Dass du nach so einem Anfang wieder zurückfindest. Und das zeigt auch dann halt einfach, dass er ein wahrer Champion ist. Also das ist wirklich... Absolut. Das war für mich die größte Meisterleistung. Nicht irgendwie vom Skill her... John Jones hat bewiesen, dass er einfach vielleicht im Moment der größte Champion von allen ist. Er hat nach einer wirklich harten Runde und auch der Beginn der 2. Runde war ja auch nicht so leicht für John Jones. Aber er hat da so ein bisschen Fahrt rausgenommen, hat das so ein bisschen dirigiert und hat mit Fernattacken, ne, hat ja nur mit seinen Beinen erstmal nur gearbeitet. Genau. Und kam er erst später in Runde 4 und 5 und Ende der 3. kam er ja erst mit seinen Elbows und ging ein bisschen in den Infight. Er hat schnell begriffen, was los ist, vielleicht auch die Trainer von ihm gut gesagt, was abgeht, aber er ist auf das Distanz gegangen und hat nur mit seinen langen Latschen da rumgetreten. Das hat er so smart gemacht und ich glaube, da findet man erstmal gar keinen, der den besiegen kann, außer es gibt natürlich irgendwie einen Lucky Punch oder so, der den mal niederstreckt, aber das ist einfach ultimativ smart gewesen. Ja, fand ich auch. Also wie er das analysiert hat im Kampf, ohne dann dabei auch den Kopf zu verlieren und in Hektik zu geraten. Ich meine, der wird sich ja auch gedacht haben, Alter, was ist denn hier los? Ja. Ich gehe eigentlich davon aus, dass ich den besiege und dann zieht er ja so eine Runde ab. Und die 2. und die 3., ich glaube nicht, dass er im Oktagon stand, also John Jones, und sich sicher war, dass er die gewonnen hat. Nein. Und das ist natürlich dann nochmal das die Schippe, die er dann oben drauf gepackt hat in der 4. und der 5. Runde, um auf Nummer sicher zu gehen, das war schon beeindruckend. Das muss man. Beeindruckend, aber das ist auch, glaube ich, wenn in der 3. gebe ich dir völlig recht, da war, kann er sich nie sicher gewesen sein. Das hat man, finde ich, auch am Ende des Fights gesehen, wie er sich wirklich dolle gefreut hat über den Sieg. Aber er war sich am Ende der 3. Runde nicht sicher, dass er führt. Er hat ja geführt, bin ich der Meinung, 2-1 nach unten. Aber er war sich dann auch einfach sicher. Ich habe noch 2 Runden, ich weiß, was ich kann und. Man hat dann gemerkt, der hat noch einen Gang los, hochgeschaltet und hat er die bessere Stamina als Gustafsson? Scheint fast so, oder? Was ist denn das für ein Wort? Kenne ich nicht. Fitness. Cardio. Kondition. Ja, ich denke mal, diesen Elbow gegen Kopf, der war übel. Ich würde behaupten, von 10 Gegnern liegen da 9,5. Ja. Also das ist wirklich ein Ich meine nur, Gustafsson war ja in der 5. Runde, der hat sich ja da lang geschleppt durch den Ring. Ja, der war fertig. Aber nach diesem Elbow gegen den Kopf hat es mich jetzt wirklich nicht verwundert. Da hat es mich eher verwundert, dass er überhaupt noch stehen konnte. Also das, ich denke, der wird viel damit zu tun gehabt haben. Also, und er schon in der 3. Runde oder war das in der 4. down gehen müssen eigentlich, der Gustafsson? Das war in der 4. mit dem Elbow. In der 4. Runde, wo er da am Käfig verprügelt wurde, wie sonst was. Aber der schlawinert sich da raus und fängt sich wieder und agiert wieder gut mit. Aber, ja gut, was willst du machen, ne? Das war schon großartig. Und jetzt natürlich die Frage der Fragen, was kommt als nächstes? John Jones gegen Glover Teixeira oder John Jones gegen Alexander Gustafsson? Nein! Ganz im Ernst, großartiger Fight, Fight des Jahres, bester Fight aller Zeiten von mir aus. Er ist aber nicht dran. Ist mir scheißegal. So. Er ist nicht dran! Dana White hat sich dazu geäußert, und zwar am Dienstag. Hat gesagt, einerseits macht der Kampf Jones gegen Gustafsson 2 Sinn. Ja, natürlich. Andererseits auch nicht. Denn Fakt ist, beide sind noch jung und John Jones hat den Kampf gewonnen. Ja. Die Richter haben den Kampf richtig gewertet. Ja. Es war ein toller Kampf. Ja. Es war ein enger Kampf. Juh. Es war Krieg. Ja. Aber der Champion hat gewonnen. Eben drum. Also, sagt Dana White, wird wahrscheinlich Glover Teixeira als nächstes dran sein. Und Dana hat dann gesagt, wir werden uns am Mittwoch zusammensetzen, ich und Lorenzo, und besprechen, was wir machen werden. Aber jetzt überleg doch mal, stell dir mal vor, jetzt Event, wo auch immer, John Jones gegen Glover Teixeira, sollte tatsächlich, was niemand glaubt, Glover Teixeira ihm den Belt wegnehmen. Ist scheißegal, es gibt immer noch dieses ultimative Money-Match John Jones gegen Gustafsson. Stell dir mal das vor, egal, selbst wenn Jones kein Champion mehr ist, das in Schweden, ja leck mich am Arsch. Scheißegal, du hast immer noch ein Money-Match jetzt, Gustafsson versus Jones, egal unter welchen Umständen. So. Ich würde jetzt erstmal Teixeira den Fight geben und alle mal erstmal sich mal zur Ruhe kommen lassen. Und so wird's werden. Sonny Bones Jones trifft am 1.2. in Newark, New Jersey, im Isop Center auf. Ach, das Isop Center kennen wir aber noch und haben wir noch eine gute Erinnerung, wir beide. Ja, Glover Teixeira. Das ist der nächste Kampf. Hast du jetzt überhaupt zugehört? Ob es da auch wieder die Fandango-Chance gibt? Hoffentlich. Hast du jetzt überhaupt zugehört? Ja, was? Ja, siehst du, hast es verpasst. Also Jones gegen Teixeira am 1.2. in Newark. Im Eisercenter. Das ist die UFC on Fox, ich weiß nicht, 12 oder 11 oder 10. Also eins von diesen dreien. Dana White hat gesagt, das ist, was der Champ will. Gustafsson wird auch zu diesem Zeitpunkt herum einen Kampf haben. In Schweden. Gegner steht noch nicht fest. Und John Jones hat gesagt, ich habe definitiv Runde 2, 4 und 5 gewonnen. Also sollte der Nächste seine Chance bekommen. Und ist einfach Glover Teixeira. Und wie gesagt, das Ganze wahrscheinlich am 1.2. in Newark. Und ich denke mal, wenn er da gewinnt, dann und auch natürlich Gustafsson seinen Kampf dann in Schweden gewinnt, was dann? Dann reden wir wieder von einem Rematch. Chris, bist du damit zufrieden? Ich denke mal, Nee, damit bin ich zufrieden, weil ich davon auch stark ausgehe. Aber was glaubst du, wer wird der Gegner von Gustafsson sein? Das kann ich überhaupt gerade nicht einschätzen. Dann müsste ich mal gucken, wie da das Ranking technisch eigentlich aussieht. Was macht Sinn? Phil Davis und Lyoto Machida. Ich könnte mir so ein Lyoto Machida-Match ganz gut vorstellen. Der hat ja jetzt der ist runtergegangen ins Middleweight. Den kannst du. Die alte. Ja, man könnte natürlich sagen Rashad Evans. Der hat aber jetzt erstmal noch seinen Kampf gegen Jael Sonnen. Wie war das mit Nogueira? Der hat doch jetzt auch gewonnen, ne? Vor einem Monat oder sowas. Dan Henderson. Was hältst du von der Nummer 9? Alter Schwede. Moment, Chris. Du bist ja völlig aus dem Häuschen. Bleib doch mal ruhig. Also, Nogueira kannst du ausschließen. Der hat zuletzt gegen Evans verloren. So. Dann, wir gehen einfach mal der Reihe nach durch. Den kannst du ausschließen, der hat zuletzt gegen Evans verloren. So, Glover Teixeira ist weg. Phil Davis wird nicht gegen Alexander Gustafsson antreten, weil das beides Teammates sind. Und Phil Davis hat Alexander Gustafsson schon mal besiegt. So sieht's aus. Lyoto Machida ist eine Gewichtsklasse nach unten gewandert. Nogueira haben wir ausgeschlossen. Dan Henderson, ich glaube nicht, dass da was zustande kommt. Und dann hast du einfach, was Sinn macht, der Sieger aus Jael Sonnen gegen Rashad Evans trifft auf Alexander Gustafsson. Boah! Und du hast definitiv dann Full House in Schweden, weil also wenn Jael Sonnen das Ding gewinnt und auf Gustafsson trifft, ist es natürlich schon mal der Hammer. Aber auch gegen Rashad Evans, weil das ist definitiv, also man kann davon ausgehen, sollte es Evans gegen Gustafsson dann geben, wird der Sieger auf den auf John Jones oder Glover Teixeira treffen. Ich gehe jetzt mal davon aus, John Jones gewinnt es gegen Teixeira, dann hast du so oder so einen geilen Kampf. Bei Evans und Jones sind sich nicht ganz grün, die hassen sich wie die Pest. Und Gustafsson gegen Jones hast du halt diesen großartigen Kampf in der Hinterhand, also mit dem du werben kannst. Also das könnte ein geiler Sommer werden für Jones. Ja. Könnte das Jahr von den Light Heavyweights sein, oder? Großartige Begegnungen stehen da ins Haus. Was ist eigentlich mit Wanderlei Silva? Ich würde eher da ein bisschen, also Teixeira gegen Jones, muss ich da ganz ehrlich sagen, ich traue Glover Teixeira da nicht so viel zu. Was man gesehen hat, John Jones hat offensichtlich ein bisschen Probleme mit seinen Boxing-Skills. So, das war das Einzige, was ich jetzt so als Schwachpunkt ausmachen konnte. Mhm. Glover Teixeira ist ein hervorragender Boxer. Ja, aber er ist halt eben auch deutlich kleiner wie Jones. Und das bedeutet, Teixeira muss an Jones auch erstmal rankommen. Also das sind natürlich dann so Sachen, er hat zwar gesagt, ja Leute, ihr wisst ja, wie Mike Tyson geboxt hat, ja, aber Mike Tyson gab es halt einmal. Und Glover Teixeira hat mich jetzt nicht irgendwie an Mike Tyson erinnert. Mhm. Phil Davis ist halt auch nicht gerade Mr. Excitement. Rashad Evans, finde ich, hat sich auch noch, ist noch lange nicht in der Form. Soll ich mal sagen, Phil Davis kommt in der Physik noch am ehesten an John Jones ran, finde ich. Ja, das macht vielleicht schon Sinn, die beiden mal zu matchen, aber das ist jetzt kein Kampf, auf den ich jetzt wahnsinnig Bock hätte. Einfach weil Phil Davis nicht gerade bekannt dafür ist, einen Excited Fight abzuliefern. Ich will jetzt Sonnen gegen Gustafsson in Schweden, da leckst du mich am Arsch. Ja, das wäre geil, weil ich habe das Problem mit Evans, dass der noch lange nicht das Niveau hat, das er mal hatte als Champion. Da ist er weit von entfernt. Meshida hat uns auch nicht begeistert. Nogueira macht für mich wenig Sinn. Aber könnte ich mir auch vorstellen, dass sie Nogueira gegen Gustafsson machen. Ja, das könnte ich mir wirklich auch sehr gut vorstellen. Aber am meisten Bock nach seinem, Entschuldigung? Ja? Was ist mit Rua jetzt? Der hat ja jetzt auch gewonnen. Ist ja auch so ein bisschen wieder zurück ins Leben gerufen. Spekulationen über einen Wechsel, Gewichtsklassenwechsel ist für mich aber, macht Nogueira und Rua keinen Sinn. Und er hat, ich glaube, Gustafsson hat auch gegen Mauricio Shogun Rua schon einen Kampf gehabt. Das muss ich mal kurz gucken, ob das stimmt. Mir ist da sowas im Hinterkopf. Warte mal, ich schau mal nach. Ja, genau. Und da hat Shogun Rua verloren. Genau. Und das war auch damals in Schweden. Ja. Ich bin doch, oder? War das in Schweden? Ich guck mal schnell. UFC on Fox 5 war mit Sicherheit nicht in Schweden. Nee. Also die hatten erst vor kurzem das Vergnügen. Deswegen können wir das ausschließen. Nee, am geilsten wäre natürlich so eine Geschichte, dass Chad Evans. Da habe ich die beiden mal kurz zusammengeschmissen, war. dass J.L. Sonnen gegen Rashad Evans gewinnt und dass man dann diesen Kampf macht. Gustafsson gegen J.L. Sonnen in Schweden. Das wäre natürlich großartig. Und dann im Sommer machen wir in diesem Stockholmer Stadion Gustafsson gegen Jones 2. Da weiß ich, wo ich meinen Urlaub verbringe. So. Gehen wir mal weiter. Es gab ja noch einen Titelkampf, wenn auch nur ein Interimstitelkampf. Ja. Aber dennoch ein interessanter Titelkampf. Hennenbrau hat den Bantamweight-Interim-Titel verteidigt gegen Eddie Wineland. Eddie Wineland für viele eigentlich völlig als Underdog reingegangen. Ich fand, der hat trotzdem seine Aufgabe gut gemacht. Die erste Runde sehr, sehr gut bestritten. Für mich sogar gewonnen die erste Runde. Ja. Aber Hennenbrau dann mit diesem unfassbaren Spinning Backkick. Also wer das nicht gesehen hat, der muss es sich unbedingt angucken. Das ist einfach der. Das war, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, wie der Move heißt. Spinning Backkick. Nein, ein Turning Sidekick war es. Sagst du. Das hat Joe Rogan gesagt, mein Freund. Was weiß der denn schon? Der Wahnsinn, oder? Er war auch in der zweiten Runde, Renan Barrow. Wir machen das einmal zu 100. Jetzt fall ich dir ins Wort. Wir haben gesagt, wir nennen ihn Renan Barrow. Renan Barrow. Zur tausendsten Ausgabe moderieren wir eine Sendung komplett in der Tonlage von Renan Barrau, okay? Du hast mir das vorhin schon mal gesagt, aber ich kann mir gerade gar nichts drunter vorstellen. Ja, da zerspringen ja die Gläser, wenn der redet. Ach so, aber du hast ja schon mal Anderson Silva gehört, oder? So schlimm nicht. Nein, ich habe Anderson Silva jetzt erst gehört, am Dienstag oder wann das war. Der ist noch schlimmer von der Stimmlage, finde ich. Nein. Na gut, darüber kann man nicht streiten. Aber der Wahnsinn. Erste Runde, finde ich, möchte fast sagen, eindeutig verloren. Das hat jeder gesehen, dass er die Runde verloren hat. Auch in der zweiten Runde hat Eddie Wineland das Heft in der Hand gehabt, absolut. Aber dann, zacki Bombi, out of nowhere, kriegst du da so einen Käsefuß ins Gesicht und dann ist Schicht gewesen. Gab so ein bisschen Spekulation oder Ärger darüber auf Seiten. Zu früh abgebrochen? Es ist für mich. Nein. Er hat zu früh abgebrochen. Nein. Ich sag nein, der Typ war weg kurz. Und dann geht Renan Barrau auf den los und verpasst ihm ein paar Schläge. Er ist ja gar nicht gekommen, er hat ihm einen Schlag verpasst. Ja, aber wenn ich über zu früh abgebrochen reden möchte, dann fällt mir sowas ein wie Frank Mir gegen Josh Thompson. Aber ich glaube, nach so einem Kick, ja, und der Typ liegt am Boden und hat sich definitiv erstmal nicht gewehrt, es ist mit Sicherheit, man kann darüber streiten. Da gebe ich ja jedem recht. Aber für mich ist die Sache klar, das Ding geht in Ordnung so. Aber ich verstehe jeden, der sagt, es war zu früh. Und Dana White hat ja auch in der Pressekonferenz gesagt, er hasst es, wenn ein Kampf abgebrochen wird und danach steht sofort der K.O.-Geschlagene wieder da. Und so. Und das war's. Er hat ja gegrinst und sah auch völlig tippitoppi aus. Findest du nicht auch, dass Eddie Wineland so ein bisschen von der Körpersprache... Ich muss mir jetzt eine Hose wieder anziehen. Es tut mir wirklich leid, Esther. Aber ich friere mir hier wirklich alles ab. Mittlerweile ist es 2 Zentimeter kalt. Findest du nicht auch, dass Eddie Wineland so ein bisschen von der Körpersprache an Jeremy Renner aus Born Identity, aus dem vierten Born-Film erinnert? Hab ich nie geguckt. Er wirkt so ein bisschen als, ich weiß nicht, der hat eine ganz komische Körpersprache und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Unfassbare Schlagkombination von ihm. Grundsätzlich finde ich den Typen scheiße, aber er hat mir imponiert in dem Fight. Aber ich denke mal, der ist erstmal raus aus dem Rennen. Ja, der ist erstmal raus aus dem Rennen. Also, jetzt ist begriffen den Job. Ja, ne, das ist natürlich auch ein sehr intellektueller Witz gewesen. Ja, ich denke mal, auf wen trifft denn dieser TJ Dillashaw? Da muss ich jetzt wirklich nochmal gucken. TJ Dillashaw tritt auch bei 166 an. Das ist auch ein Typ von Alpha Male. Und der trifft auf... Asun Sao. Genau, und der ist auf Platz 5 oder so, genau. Auf den Rafael Asuncao. Wie der Fußballer, Asuncao. Ja, ich kenne den Fußballer auch nicht. Ja, also auf jeden Fall, ich gehe davon aus, dass der Gewinner von diesem Kampf dann auf den Sieger, weil das ist jetzt das Nächste, über das man ja eigentlich mal nachdenken muss, auf wen trifft er denn eigentlich? Dominic Cruz ist immer noch nicht fit. Man hofft Anfang des Jahres. Dana hat jetzt auch gesagt, also wenn das nicht klappt, dann werden wir Brow zum Champion machen. Und ich finde, ganz ehrlich, mittlerweile macht es für mich auch wenig Sinn, die Geschichte Cruz gegen Brow nach über 2 Jahren Pause gegen so einen starken Gegner, das ist völlig bescheuert. Ja. Also da kann man doch dem Dominic Cruz das ersparen, strippt den Titel von ihm. Und wie findest du Random Brow so jetzt mal? Irgendwie fehlt dem so die Ausstrahlung, aber seine Skills sind toll. Die Ausstrahlung fehlt ihm. Der wirkt auf mich so wahnsinnig langweilig, aber ich habe noch nie einen langweiligen Kampf von ihm gesehen. Mhm. Es ist komisch irgendwie. Ja, er kann machen, was er will, aber so richtig denkt man sich, ja, gut. Ja. Also ich habe auch gedacht, Michael McDonald, warum soll er den nicht besiegen? Uriah Faber, als es diesen Kampf gab um den Interimstitel, da war ich mir sicher, der gewinnt es. Ja. Renan Barrow ist, glaube ich, seit 8 Jahren unbesiegt. Hat Dana White gesagt, der ist am nächsten dran an und dass er unser Floyd Money Mayweather wird. 8 Jahre unbesiegt. Ist natürlich eine Ansage. Der ist aber nur auf Platz 7 in den Pound-for-Pound-Rankings. Ja, aber das wird natürlich auch von der Presse gewertet und die achten, also weißt du, die achten halt schon so ein bisschen darauf, wie jemand sich so auch verkauft, glaube ich. Also das merkst du doch bei uns auch. Wir haben den irgendwie nicht richtig auf dem Zettel, aber er liefert ständig ab. Ja, absolut. Wir ja auch. Ja, bei uns hat man voll auf dem Zettel. Ah, das stimmt natürlich. Ich glaube, dass bei Schlagkraft schon die Alarmglocken angegangen sind. Die pfeifen da, du. Chris, halt dich zurück. Halt dich zurück. Bei uns haben wir heute noch Probleme mit Reds, deswegen, weil wir so schlechte Menschen sind. Wir haben Probleme? Ja, wir sind die Borderliner des Podcastings. Ja. Das kann man definitiv so sagen. Grundsätzlich, außer Brad Pickett und Uriah Faber, sind da nicht viele, die ich mag. Grundsätzlich aus den Top Michael McDonald? Jetzt. Hä? Michael McDonald? Großartiger Kämpfer. Oder das sind die einzigen, die ich mag, habe ich gesagt. Ja, aber du hast jetzt Michael McDonald nicht mitgenannt. Was habe ich denn gesagt? Ich habe Michael McDonald gesagt. Echt? Dann ist das gerade untergegangen in der Skype-Verbindung. TJ Dillashaw, Michael McDonald und Faber. Das sind die einzigen, die ich eigentlich so ein bisschen mag. Ja, und Brad Pickett. Mhm. Der ist auch stark. Ja, müssen wir mal gucken. Also, interessante Division definitiv. Und für mich ist Brow der Champion, so fertig. Ich glaube auch nicht, dass Cruz nicht raus hat. Ja, finde ich aber öde, dass der da... Also, das ist ein bisschen Sebastian Vettel-Style. Da kenne ich mich noch weniger aus. Der heult da schon jetzt auf. Hast du es gesehen? Was? In Singapur hat er halt wieder dominated die Geschichte, kam eine Dreiviertelstunde früher an als der Rest des Planeten. Für mich noch langweiliger als Boxen. Ja, pass auf. Und dann steht er da auf dem Treppchen, Nationalhymne kommt und komplett Singapur buht ihn aus und der heult auf dem Treppchen. Wieso buhen die denn aus? Ja, weil er halt so ein Perfect Guy ist. Ach, ist das jetzt mittlerweile in der Das ist John Cena-Style. Ist das in der Formel 1 jetzt mittlerweile auch so? Ja, die haben in Monza haben sie ihn komplett ausgebuht, hat er komplett dominated die ganze Chose. Haben sie ihn ausgebuht, alle. Und jetzt in Singapur dasselbe. Also, ja. Naja, gut. Habe ich kein Mitleid. Wird fürstlich entlohnt dafür. Kommen wir zum nächsten Kampf. Brandon Schaub, wir haben schon ein bisschen angesprochen, die ganze Geschichte. Brandon Schaub gegen Matt Mitrione. Ja, zum Kampf braucht man, glaube ich, gar nicht mehr viel sagen. Der ging nicht lang. Den Dark Show kann man kurz erklären. Ja, den Dark Show kann man kurz erklären. Interessant fand ich da die Pressekonferenz danach. Hast du die angeguckt? Nein. Da hat Dana White. Wo die beiden Stühle leer frei waren, natürlich. So, und da hat Dana White gesagt, dass man unter Umständen schon einen nächsten Kampf für den guten Brandon Schaub hat. Mhm. Und da gibt es jetzt mehrere Vermutungen. Eigentlich sagt Dana White sowas nur, wenn möglicherweise in einem anderen Kampf ein Kämpfer auszufallen droht. Ja. Oh. Und da gibt's natürlich Josh Barnett gegen Travis Brown die Geschichte und Frank Mir gegen Alistair Overeem. Möglicherweise muss er da einspringen? Ich weiß es aber nicht. Ja, was? Es gibt natürlich, hat man da was gehört bei Alistair? Nee, man hat überhaupt nichts gehört. Aber es ist komisch, dass Dana White das so sagt, weil alle anderen, gut, Daniel Cormier gegen Roy Nelson steht auch noch auf dem Zettel. Das wird Zucker. Der Fight wird Zucker, sage ich dir. Ich warte mal ab. Ich habe bei Daniel Cormier bei dem Frank Mir Kampf auch auf einiges gefreut und dann nichts dafür bekommen. Deswegen, ich mag Daniel Cormier und ich mag auch Roy Nelson. Aber jeder mag Roy Nelson. Ja, das stimmt. Frei wären unter anderem noch Fabricio Werdum und Stipe Miocic. Die haben beide noch keinen Kampf. Stipe Miocic ist underrated, sage ich dir. Großartig, der Mann. Ja, könnte man. Der erste MMA-Fight, den ich jemals gesehen habe von ihm. Also jemals, das war ein Fight von Stipe Miocic. Ja, könnte man theoretisch dann gegen Brandon Schaub mal bringen. Top-10-Fighter, wäre interessant. Bei Fabricio Werdum geht man davon aus, dass man nach 166, also nachdem entweder ein neuer oder wir haben den alten Heavyweight-Champion, Cain Velasquez Jr. dos Santos, einer von beiden, dann auf Daniel Cormier trifft. Auf Fabricio Werdum. Deswegen hat er aktuell keinen Kampf. Stand heute hat sich noch nichts getan. Die Pressekonferenz war Sonntag früh unserer Zeit. Von daher, vielleicht hat sich das alles auch schon wieder verworfen, die große Idee, die Dana White hatte. Ich dachte, ich spreche es trotzdem an. Dann der langweiligste Kampf des Abends. Francis Carmont gegen Costa Philippou. Habe ich mir dazu geschrieben, so eine Scheiße wollen wir nicht sehen, habe ich hingeschrieben. Absolut, ich habe mir natürlich den Kampf angeguckt. Ja, obwohl du zu mir gesagt hast, guck dir die Scheiße nicht an. Und der einzige Fakt ist, warum dieser Fight absolut Obergrütze war. Francis Carmont hatte eine Top-Time, also er lag auf dem, wie heißt denn das? 12 Minuten 53? Nee, 10 Minuten 2 lag er auf dem Gegner. Ja. Das sind zwei komplette Runden. Ja, auch da haben wir off-air schon drüber gesprochen. Ich finde halt, wenn ich jemanden die Schuld gebe für so einen Kampf, dann Costa Philippou. Ja, natürlich, weil er kein Mittel gefunden hat. Er muss ein Mittel dagegen finden. Das ist Mixed Martial Arts und wenn ich es dann halt nicht schaffe, mich gegen so eine Taktik zu wehren, dann schaffe ich es halt nicht. Allerdings hat Francis Carmont nach diesem Kampf überhaupt nicht verstehen können, wie die Fans da buhen können. Das fand ich dann schon fast ein bisschen arrogant, sich da hinzustellen. Ja. Ich habe mal eine andere Frage jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Bitte, das ist ja so ein bisschen eine Eigenart von dir, dass man einfach mitten, wenn einer gerade hier was wirklich wahnsinnig gut ausführt. Outstanding ist, sagt, ja. Aber es macht mich auch ein Stück weit aus. Ja, naja, klar. Ja, hallo? Jetzt bitte. Weißt du, wann es Mandarinen gibt? Ja. Und wann? Ich habe jetzt tierisch Bock auf Mandarinen. Ja, ich weiß, wann es Mandarinen gibt. Das ja, wann denn? Müsste doch jetzt langsam die Zeit sein. Nee, das muss als Antwort jetzt genügen. Mehr hast du dir auch nicht verdient. Mann. In the final days finishing Art Pop. I feel like Sex Dreams. Großartig. Ich bin schon noch ein bisschen geil auf Lady Gaga. Wie fandest du den Muschel-BH? Was? Den Muschel-BH. Ich habe immer nur auf den Arsch geguckt. Jetzt lenkt mich doch nicht die ganze Zeit ab. Khabib Nurmagomedov. Gut. Will gerne gegen Anthony Pettis kämpfen, nachdem er Pat Healy besiegt hat. und somit weiterhin ungeschlagen ist, nicht nur in der UFC, sondern allgemein. Überhaupt, ja, in MMA. So. Er ist auch Sambo World Champion gewesen. Richtig. Da habe ich einen heiden Respekt vor diesem Kampfsport. Wieso? Hast du es mal gesehen? Ja, das ist halt das russische MMA, kann man sagen. Ja, das ist aber richtig robust, sage ich mal. Also da. Ja, da auf jeden Fall. Mich natürlich nicht hinterm Zaun. Was war das in der dritten Runde? Du bist aber ein Amerikaner. Was war das in der dritten Runde für ein Epic Takedown, bitte? Ja, das war Matthews-Style. Rennt der durch die ganze Bude? Geil. Super. Ich mag den Typen jetzt. Ja, ja, der ist cool. Kommt mir auch so vor, als ob man mit dem noch ein bisschen Spaß haben könnte. Was hat er da für ein Pfiffi auf dem Kopf? Ich hab's mir notiert. Kapacha heißt das. Ja, das ist ein sibirischer, also das haben sibirische Armeekräfte, nenne ich sie jetzt mal, aufgesetzt, wenn es in den Krieg geht. Das bedeutet, ich drehe dir mal gehörig in den Hintern. Kann ich mir die als Merchandise kaufen? Gibt's bei mir, Chris. Es gibt, dass du das sagst, ist toll. Gibt's im MMA Radio Shop. Obwohl, halt, stopp, Chris. Jetzt haben wir uns gerade abgesichert, dass wir nirgendwo mehr belangt werden können. Mhm. Jetzt fangen wir damit nicht auch noch an. Oh, das Intro ist toll. Das habe ich gut gemacht. Mhm, absolut. Kann ich, wenn ihr wollt, dann nachher. Guck mal, das ist das Großartige an so einer Live-Sendung, die nicht live ist, dass man in der Sendung hier so eine Kostprobe auf meinem Board. Pass auf, hört man das? Ja. Wahnsinn, hier kommt's. Ich kann praktisch in der Sendung selber am Intro rumspielen. Mhm. Ich glaube, das interessiert unsere Hörer. Pass auf jetzt. Da ist es wieder. Ja. So, jetzt kann ich natürlich sagen, ach, alles Bullshit. Und mach mal so einen Scratch. Rashad Evans? Jetzt für eine Live-Session, Chris. Jetzt könnt ihr alle mal sehen, was mit dem GarageBand-Schlagzeug alles möglich ist. Das ist nicht Schlagzeug von GarageBand. Das ist Paint. Ach so. Mario Paint. Mario Paint war das. Angeschlossen am iPad. Geil. Was für ein Hack. So, aber jetzt wieder zurück hier zu der Geschichte. Mein Gott, wir schaffen wirklich keine Sendung mehr innerhalb von einer Stunde. Ja, wenn du jetzt auch nur Live-Gigs machst, dann nicht. Ja, echt, ey. Wir können dann nachher noch eine Runde Hausmusik aufspielen hier ganz groß. Nein. Du hast es schon gesagt, hast ja nicht die Prelims geschaut. Da tanke ich jetzt mal einfach kurz so ein bisschen durch. Miles Jury gegen Mike Ritchie, da war ich sehr enttäuscht. Ich habe richtig Bock gehabt auf diesen Kampf, habe mir richtig viel davon erhofft. Miles Jury hat das ganze Ding durch Decision gewonnen. Und die Frage ist natürlich, wie geht's weiter für Miles Jury in der Lightweight Division? Die ist ja schon relativ stacked, wie wir Fachleute sagen. Und es wird mit Sicherheit interessant werden und sein, wie es mit dem guten Miles Jury weitergeht. Den ich, wie gesagt, sehr, sehr toll finde. Ich sehe übrigens gerade, leider habe ich unsere Rankings auf unserer Seite noch nicht aktualisiert, hatte einfach keine Zeit, dass Khabib Nurmagomedov von 0 auf 7, naja, also auf 7 eingestiegen ist in die Top 10 Lightweight. The number one entry. Das ist natürlich schon ziemlich fett. So, aber wie gesagt, der Kampf hat mich leider enttäuscht. Mike Ritchie, der Typ, der sich mit Cheeseburgern am Leben hält. Dann Ivan Menjewar, habe ich geschrieben, bringt's nicht mehr, denn der verliert gegen Wilson Rice und das war schon sehr enttäuschend, Menjewar so zu sehen. Hat ja auch zuletzt gegen Uriah Faber verloren. Da habe ich noch gedacht, gut, gegen Faber, da kann man mal verlieren. Aber ja, gegen Wilson Rice, ich oder der heißt Heiß oder Heiß, ist ja auch so ein komischer Brasilianer. Habe ich mir schon ein bisschen mehr erhofft, fand den Kampf auch nicht so excited, muss ich sagen. Thompson besiegt Clemens via K.O. in Runde 2. Der Kampf war gut, könnt ihr euch nochmal angucken, irgendwo illegal. Gagnon gegen Kimura, haben wir ja schon gesagt, Submission of the Night, die war auch gut. Und der Kampf ging auch nicht lang. Ging in der ersten Runde, war das Ding schon zu Ende. Kann man, ich habe nicht mehr dazu zu sagen. Wir halten es ja hier bei dieser Sendung so, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Dann gab es diesen Kampf, McAdessy gegen Forte. Den dürftest du gesehen haben wiederum. Wurde der nicht wiederholt bei der Maincard? Habe ich nicht mitbekommen, nein. Kann auch sein, dass er nicht den Blick, wurde. Diese ja. Rehbraunen Augen von McAdessy, ja, die hätte ich erkannt. Wird aktuell übrigens auf einem Kriegsschiff eingesetzt, weil er gleichzeitig U-Boote und Flugzeuge praktisch beobachten kann, ohne sich bewegen zu müssen. Das ist wirklich toll. Gewinnt durch Knockout in der ersten Runde, McAdessy. Und das Ganze war auch relativ beeindruckend. Also da muss man schon mal sagen, der Typ macht sich. Hat natürlich Facebook-Prelims nur gekämpft. Also das ist jetzt kein großes Statement hier von ihm. Muss ich mit Sicherheit noch beweisen in Zukunft. Aber das fand ich schon beeindruckend. Was haben wir sonst noch hier? Placeres gegen Ronson. Da habe ich mir überhaupt nichts dazu notiert. Ich weiß nur, dass Placeres gewonnen hat gegen Ronson. Für mich der geilste Kampf bei den Prelims war Caceres gegen Delormi. Das war eine Split-Decision. Das war ein unfassbar toller Kampf. Das war der Typ, Chris, den wiederum, den Kampf hast du gesehen mit diesem Afro. Ja. Da ging es wirklich 3 Runden lang hin und her und feinste Action. Großartiger Kampf. Für mich der Kampf, der Nummer 1 Kampf bei den Prelims. Den sollte man mal gesehen haben. Dann gab es ja auch noch den Auftritt eines Österreichers, Nandor Gulmino, und der verlor gegen Daniel Umalanchuk. Dritte Runde K.O. Kampf war unfassbar langweilig bis zum K.O. Also muss ganz ehrlich sagen, liebe Österreicher, mit Sport habt ihr das einfach nicht so. Das muss man manchmal auch so auf den Punkt bringen. Das ist leider wahr, ja. Ich habe meine Themen abgearbeitet, Chris. Doch, die haben tolle Eismenschen. Ja, Ricky. Eismenschen haben die, ja? Ja, die im Eis was machen können, was aber keine Sau interessiert. Ja, Eiskulturen schnitzen, Eisfahren, Eisschlitten, ja. Alles sowas. Eislecken. Ja. Eisbaby. Ja. Das nächste, was uns ins Haus steht, ist, ja, zum ersten Mal muss ich Chris überreden, wahrscheinlich eine UFC-Veranstaltung beizuwohnen. Oh, Damien, mein Freund. Damien Maia gegen Jake Shields. UFC Fight Night, die wievielte ist es eigentlich? 29, 28, man weiß es nicht so richtig. Am 9. Oktober, mittwochs, wie immer, die Fight Nights. Wir müssen mal gucken, mein Guter, wann wir uns da zusammensetzen. Ich persönlich würde jetzt einen Sonntag. Ich muss mal gucken, weil es geht ja jetzt los. Ich muss umbauen, ich muss Böden verlegen, tapezieren, streichen, tätowieren, masturbieren. Alles, was hinten Iren hat, muss ich machen in den nächsten 2 Monaten. Bedeutet, es wird unter Umständen weniger Content geben. Immer wenn ich das sage, kommt am nächsten Tag eine neue Sendung. Also könnte auch gut sein, dass es mehr wird. Aber wir werden zu dieser Sendung, denke ich mal, wieder eine Prediction-Ausgabe machen. Und danach wahrscheinlich auch nochmal ein Recap. Und definitiv, also sollte das nichts werden zu Maia gegen Shields, machen wir was zu Velasquez gegen Dos Santos 3 am 19. Oktober. Müssen wir mal gucken. Vielleicht verbinden wir das auch irgendwie. Wir beide werden uns da schon irgendwie einig. Und mir macht ja dieses MMA-Radio, dieses sogenannte MMA-Radio, so Riesenspaß. Mhm. Es gibt nur noch einen Podcast, den ich ganz ehrlich mehr anstrebe. Das ist ein Lady Gaga Podcast. Ja. Den würde ich wirklich gerne machen. In diesem Sinne, Chris, hast du noch was? Nee, ich würde nur sagen, Born This Way. Born This Way. Man könnte es nicht besser sagen. Man hätte es auch einfach so stehen lassen können, zum Abschluss der Sendung. Lady Gaga. Tschüss. Chris? Ja? Möglicherweise bist du schon eingeschlafen. Aber nein, ich bin noch da. Eine kleine Verabschiedung deinerseits. Achso, dann sage ich auch recht herzlich tschüss.